Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2 um 3:03. Lesung im 2 heute mit dem letzten Teil der Abenteuer des braven Soldaten Schweig von Jaroslav Hašek. Auch nach dem neuesten Geniestreich des braven Soldaten kann man sich schmunzelnd fragen, ob dieser Schweig wirklich ein so ausgemachter Idiot ist, wie allenthalben behauptet wird, oder ob seine unbedachten Handlungen nicht eiskalte und gut getarnte Berechnung sind, um nicht an die Front des Ersten Weltkriegs geschickt werden zu müssen. Auf dem Weg zum Kriegseinsatz jedenfalls zieht Schweig im Zug versehentlich die Notbremse und bringt es schließlich fertig, dass der Zug nach dem Nothalt ohne ihn weiterfährt. Schweig, der ohne Papiere und Bargeld zurückbleibt, muss sich nun zu Fuß auf den Weg nach Budweis machen, wo sein Vorgesetzter wutschnaubend und das Regiment schon auf ihn warten. Es liest nach wie vor der unvergleichliche Helmut Qualtinger. Schweigs Budweiser Anabasis. Xenophon, ein Feldherr des Altertums, durcheilte ganz Kleinasien und kam ohne Landkarte weiß Gott wohin. Die alten Goten trafen ihre Vorbereitungen gleichfalls ohne topografische Kenntnisse, fortwährend geradeaus marschieren, das nennt man Anabasis. Sich durch unbekannte Landschaften einen Weg bahnen, von Feinden umringt, die auf die erste Gelegenheit warten, dir den Hals abzudrehen. Irgendwo im Norden am Gallischen Meer, das die römischen Legionen Cäsars ebenfalls ohne Landkarte erreicht hatten, fassten sie den Entschluss, einmal wieder zurückzukehren und, um einen noch größeren Genuss zu haben, auf einem anderen Weg nach Rom zu marschieren, was ihnen auch gelang. Seit dieser Zeit sagt man offenbar, dass alle Wege nach Rom führen. Ebenso führen alle Wege nach Budweis, wovon der brave Soldat Schweig in vollstem Maße überzeugt war, als er statt der Budweiser Gegend ein Dorf bei Mühlhausen erblickte. Er ging jedoch ununterbrochen weiter, denn keinen braven Soldaten kann so ein Mühlhausen daran hindern, dennoch einmal nach Budweis zu gelangen. Und so tauchte Schweig westlich von Mühlhausen in Quettorf auf, als er bereits alle Soldatenlieder gesungen hatte, die er von den Soldatenmärschen her kannte, war er gezwungen, vor Quettorf wieder mit dem Lied zu beginnen. »Wie wir abgezogen sind, weinten sich die Mädel blind.« Eine alte Frau, die aus der Kirche zurückkehrte, begegnete Schweig auf dem Weg zwischen Quettorf und Vratz, der ununterbrochen in westlicher Richtung verläuft, und leitete mit dem christlichen Gruß »Guten Tag, Soldat, wohin des Weges?« ein Gespräch mit ihm ein. »Ei, ich gehe nach Budweis zum Regiment, Mütterchen«, erwiderte Schweig. »In den Krieg?« »Aber da geht ihr ja sehr schlecht, Kleiner«, sagte die Alte erschrocken. »Da werdet ihr niemals ankommen. Wenn ihr in dieser Richtung über Vratz fortgeradeaus geht, so kommt ihr nach Klattau.« »Ich denke«, sagte Schweig ergeben, »dass man auch von Klattau nach Budweis kommen kann. Es ist wahr, es ist ein hübscher Spaziergang, wenn man zu seinem Regiment eilt, damit man nicht noch zu allem für seinen guten Willen rechtzeitig an Ort und Stelle zu seinen Unannehmlichkeiten hat.« Die Alte blickte teilnahmsvoll auf Schweig. »In diesem Wäldchen dort, Kleiner, könnt ihr auf mich warten. Ich bringe euch ein paar Erdäpfel hin, das wird euch erwärmen. Unsere Hütte ist von hier zu sehen, grad hinterm Wäldchen, bissel rechts. Durch unser Dorf könnt ihr nicht gehen, dort sind die Gendarmen wie Falken. Geht lieber am Wäldchen vorbei auf Malchin zu, von dort aus weicht Tschischowa aus, Kleiner. Dort sind die Gendarmen wie Schinder und fangen die Deserteure. Geht direkt durch den Wald nach Sedlec bei Horaschowitz. Dort ist ein sehr braver Gendarm, der lässt jeden durchs Dorf. Habt ihr Papiere bei euch?« »Nein, Mütterchen.« »Dann geht gar nicht dorthin, geht lieber nach Radomischl. Aber trachtet, gegen Abend hinzukommen, da sind alle Gendarmen im Wirtshaus. Dort werdet ihr in der unteren Gasse hinterm Florian ein Häuschen finden. Unten ist es blau angestrichen. Dort fragt nach dem Bauer Melicharek. Das ist mein Bruder, dass ich ihn grüßen lasse, und er wird euch zeigen, wo man nach Budweis geht.« Im Wäldchen wartete Schweig länger als eine halbe Stunde auf die Alte, und als er sich an der Erdäpfelsuppe erwärmt hatte, die die arme Alte ihm in einem Topf brachte, der mit einem Polster umwickelt war, damit die Suppe nicht kalt werde, zog sie aus einem Tuch eine Schnitte Brot und ein Stück Speck hervor, steckte das alles in Schweigs Taschen, schlug ein Kreuz über ihn und sagte, dass sie auch zwei Enkel dort habe. Hierauf wiederholte sie ihm noch gründlich, durch welche Dörfer er gehen und welchen er ausweichen solle. Zum Schluss zog sie aus der Jackentasche eine Krone, damit er sich in Maltschin Schnaps auf den Weg kaufen könne, denn der Weg nach Radomischl sei lang. Von Tschitschowa ging Schweg nach dem Rat der Alten östlich auf Radomischl zu. Er dachte, dass er von jeder beliebigen Weltgegend aus nach Budweis gelangen müsse. In Maltschin schloss sich ihm ein alter Harmonikaspieler an, den Schweg im Wirtshaus traf, als er sich auf dem langen Weg nach Radomischl Schnaps kaufte. Der Harmonikaspieler hielt Schweg für einen Deserteur und riet ihm, mit ihm nach Horastowitz zu gehen. Er habe dort eine verheiratete Tochter, deren Mann ebenfalls ein Deserteur sei. Der Harmonikaspieler hatte in Maltschin offensichtlich zu viel getrunken. »Sie hat ihren Mann schon 2 Monate im Stall versteckt«, redete er auf Schweg ein. »So wird sie dich auch dort verstecken und ihr werdet bis zum Kriegsende dort bleiben. Zu zweit wird euch nicht so traurig sein.« Nach der höflichen Ablehnung Schwegs regte er sich sehr auf, wandte sich links in die Felder und drohte Schweg, er werde zur Gendarmerie in Tschitschowa gehen und ihn anzeigen. In Radomischl fand Schweg gegen Abend in der unteren Gasse hinterm Florian den Bauern Melicharek. Als er ihm den Gruß seiner Schwester aus Vratz bestellte, machte dies auf den Bauern nicht den geringsten Eindruck. Er wollte unaufhörlich Papiere von Schweg haben, sprach ununterbrochen etwas von Räubern, Landstreichern und Dieben, von denen sich eine Menge im Pisecker Kreis herumtreibe. »So was läuft vom Militär vor, dienen wir es dort nicht und geht in der ganzen Umgebung herum, wo es kann, stiehlt's«, sagte er Schweg mit Nachdruck ins Gesicht. »Also mit Gott, Großvater!« »Oh ja, mit Gott und nächstens findet euch einen Dümmern.« Als Schweg in die Finsternis hinaustrat, brummte der Alte noch hübsch lange: »Er geht herrlich aus Tabor nach Budweis zu seinem Regiment und da geht der Lump zuerst nach Horastowitz und dann erst nach Pisek. Er macht ja eine Reise um die Welt.« Schweg marschierte wiederum beinahe die ganze Nacht, bevor er in der Nähe von Putim auf einem Feld einen Schober fand. Als er das Stroh beiseite wälzte, vernahm er dicht in seiner Nähe eine Stimme: »Von welchem Regiment? Wohin des Weges?« »Vom 91. nach Budweis. Am Ende gehst du nicht wirklich hin. Ich hab dort meinen Oberleutnant.« Man konnte hören, dass dicht neben ihm nicht nur einer lachte, sondern drei. Als das Lachen sich beruhigte, fragte Schweg, von welchem Regiment sie seien. Er stellte fest, dass 2 vom 35. und einer von der Artillerie und ebenfalls aus Budweis war. Die 35er seien vor einem Monat vor Formierung der Marschkompanie desertiert und der Artillerist sei seit der Mobilisierung unterwegs. »Und du vom 91., wenn du willst«, forderten sie Schweg auf, »kannst auch mit uns gehen. Scheiß auf deinen Oberleutnant.« »Das geht nicht so leicht«, antwortete Schweg, grub sich ein und kroch tief in den Schober. Als er früh morgens erwachte, waren alle bereits weg. Im Osten stieg der Mond empor und in seinem aufgehenden Licht schritt Schweg nach Osten, wobei er sich wiederholte: »Das wäre doch gelacht, dass ich nicht nach Budweis kommen sollte.« Als er aus dem Walde trat, erblickte er zur Rechten eine Stadt. Deshalb wandte er sich nach Westen und dann dem Süden zu, wo wiederum eine Stadt sichtbar wurde. Es war Wodnan. Er wich ihr über die Wiesen schleichend geschickt aus und die Morgensonne begrüßte ihn auf den verschneiten Hängen oberhalb Brotivins. »Immer vorwärts«, sagte sich der brave Soldat Schweg. »Die Pflicht ruft. Nach dem verfluchten Budweis muss ich kommen.« Und durch einen unglücklichen Zufall wandten sich Schwegs Schritte von Brotivin statt südlich nach Budweis, nördlich nach Pisek. Gegen Mittag erblickte Schweg ein Dorf vor sich. Von einer kleinen Anhöhe hinabsteigend dachte er: »So geht's nicht mehr weiter. Ich werde fragen, wo man nach Budweis geht.« Und das Dorf betretend war er ungemein überrascht, als er auf einem Pfeiler beim ersten Häuschen die Bezeichnung las: »Bezirk Putim.« »Um Christi willen«, seufzte Schweg, »da bin ich also wieder in Putim, wo ich im Schober geschlafen habe.« Dann aber war er nicht im Mindesten überrascht, als hinter dem Teich aus einem weiß getünchten Häuschen ein Gendarm trat, wie eine Spinne, wenn sie ihr Spinngewebe überwacht. Der Gendarm ging geradewegs auf Schweg zu und sagte nichts weiter als: »Wohin denn?« »Nach Budweis zu meinem Regiment.« Der Gendarm lachte sarkastisch: »Sie kommen doch von Budweis. Sie haben mir Budweis schon hinter sich«, und zog Schweg in die Gendarmeriestation. Der Putimer Gendarmerie-Wachtmeister war in der ganzen Umgebung für sein überaus taktvolles und dabei scharfsinniges Vorgehen bekannt. »Die Kriminalistik ist auf Klugheit und Freundlichkeit aufgebaut«, pflegt er seinen Untergebenen zu sagen. »Jemanden anzubrüllen hat keinen Zweck. Delinquenten und verdächtige Menschen muss man fein behandeln, aber dabei darauf achten, dass sie in dem Ansturm von Fragen ertrinken.« »Also schön willkommen, Kamerad«, sagte der Gendarmerie-Wachtmeister. »Setzen Sie sich nur hübsch dahin, Sie sind sowieso unterwegs müde geworden, und erzählen Sie uns, wohin Sie gehen.« Schweg wiederholte, dass er nach Budweis zu seinem Regiment gehe. »Dann haben Sie allerdings den Weg verfehlt«, sagte der Wachtmeister spöttisch, »denn Sie kommen von Budweis, wovon ich Sie überzeugen kann. Über Ihnen hängt eine Karte von Böhmen. Also schauen Sie, Soldat, von uns südlich liegt Protivin, von Protivin südlich liegt Hlubovka und südlich davon liegt Budweis. Also sehen Sie, dass Sie nicht nach Budweis gehen, sondern aus Budweis kommen.« Der Wachtmeister blickte Schweg freundlich an, der ruhig und würdig sagte, »Und ich gehe doch nach Budweis.« Das war mehr als Galileis, und sie bewegt sich doch. »Wissen Sie, Soldat«, sagte der Wachtmeister ebenso freundlich wie zuvor, »ich werde es Ihnen ausreden, und Sie werden zum Schluss selbst zu der Ansicht kommen, dass jedes Leugnen ein Geständnis nur erschwert.« »Da haben Sie ganz recht«, sagte Schweig, »jedes Leugnen erschwert ein Geständnis und umgekehrt.« »Also sehen Sie, dass Sie selbst darauf kommen werden, Soldat. Antworten Sie mir rückhaltlos, von wo Sie ausgegangen sind, wie Sie eigentlich nach Ihrem Budweis gegangen sind. Ich sage absichtlich Ihr Budweis, weil es offenbar noch ein anderes Budweis geben muss, das irgendwo nördlich von Putin liegt und bisher in keiner Karte eingetragen ist.« »Ich bin von Tabor ausgegangen.« »Und was haben Sie in Tabor gemacht?« »Ich habe auf den Zug nach Budweis gewartet.« »Warum sind Sie nicht mit dem Zug nach Budweis gefahren?« »Weil ich keine Fahrkarte gehabt habe.« »Und warum hat man Ihnen als Soldaten nicht eine Militärkarte umsonst gegeben?« »Weil ich keine Dokumente bei mir gehabt habe.« Der Wachtmeister wechselte mit dem ganzen Personal der Station einen bedeutsamen Blick. »Haben Sie sich lange in Tabor auf dem Bahnhof aufgehalten?« »Bis zur Abfahrt des letzten Zugs nach Budweis.« »Und was haben Sie dort gemacht?« »Mit dem Soldaten gesprochen.« Ein neuer, überaus bedeutungsvoller Blick des Gendarmerie-Wachtmeisters auf die Mannschaft. »Und wovon haben Sie zum Beispiel gesprochen? Und was haben Sie gefragt?« »Ich habe Sie gefragt, von welchem Regiment Sie sind und wohin Sie fahren.« »Ausgezeichnet! Und haben Sie sich nicht gefragt, wie viel Mann zum Beispiel ein Regiment hat und wie es eingeteilt wird?« »Das habe ich nicht gefragt, weil ich es schon längst auswendig weiß.« »Sie sind also vollständig über die Zusammensetzung unserer Armee informiert?« »Gewiss, Herr Wachtmeister.« Und der Wachtmeister spielte den letzten Trumpf aus, siegesbewusst auf seine Gendarmen blickend. »Können Sie Russisch?« »Nein.« Der Wachtmeister winkte dem Postenführer, sie traten beide in die anstoßende Kammer und der Wachtmeister verkündete, sich vor Begeisterung über seinen vollständigen Sieg die Hände reibend, »Haben Sie es gehört? Er kann nicht Russisch! Der Kerl ist mit allen Salben gerieben, alles hat er gestanden, nur das Wichtigste hat er nicht gestanden. Morgen liefern wir ihn in Bisek zum Herrn Bezirkshauptmann ein. Die Kriminalistik ist auf Klugheit und Freundlichkeit aufgebaut. Wer hätte das von ihm gedacht? Er sieht so blöd und dumm aus, aber gerade solchen Leuten muss man klug beikommen. Jetzt sperrt ihn vorläufig ein und ich gehe das Protokoll darüber aufsetzen.« Und noch am nämlichen Nachmittag gegen Abend schrieb der Wachtmeister mit freundlichem Lächeln das Protokoll, in dem jeder Satz das Wort enthielt »Spionage verdächtig«. Je länger Gendarmerie-Wachtmeister Flanderker in seinem merkwürdigen Amtsdeutsch schrieb, desto klarer wurde ihm die Situation, und als er schloss, »So will ich gehorsamst, dass der feindliche Offizier heutigen Tages aufs Bezirks-Gendarmerie-Kommando in Bisek überliefert wird«, lächelte er ob seinem Werk und rief dem Postenführer zu, »Haben Sie dem feindlichen Offizier was zu essen gegeben?« Nach Ihrer Anordnung, Herr Wachtmeister, versehen wir nur diejenigen mit Nahrung, die bis 12 vorgeführt und verhört werden. Das ist eine große Ausnahme, sagte würdevoll der Wachtmeister. Das ist ein höherer Offizier, einer vom Stab. Das wissen Sie, die Russen werden nicht einen Gefreiten spionieren schicken. Lassen Sie ihm im Gasthaus zum Kater ein Mittagmahl holen. Wenn schon nichts gibt, sollen Sie was kochen. Dann sollen Sie Tee mit Rum kochen und alles herschicken. Sagen Sie nicht, für wen es ist. Erwähnen Sie überhaupt zu niemanden, wen wir hier haben. Das ist ein militärisches Geheimnis. Und was macht er jetzt? Er hat um ein bisschen Tabak gebeten, sitzt im Wachzimmer und benimmt sich so zufrieden, wie wenn er zu Hause sitzen möchte. Hübsch warm habt ihr hier, hat er gesagt, und der Ofen raucht auch nicht. Mir gefällt es hier sehr gut bei euch. Und wenn auch der Ofen rauchen möchte, so lasst den Kamin durchziehen, aber erst Nachmittag und nie, wenn die Sonne über dem Kamin steht. Ist das aber ein raffinierter Kerl, sagte der Wachtmeister mit einer Stimme voll Begeisterung. Er tut, wie wenn ihn das gar nichts angehen möchte und weiß doch, dass er erschossen werden wird. So einen Menschen müssen wir uns schätzen, wenn er auch unser Feind ist. Sein Mensch geht in den sicheren Tod. Ich weiß nicht, ob wir das imstande wären. Wir würden vielleicht wanken, nachlassen. Aber er sitzt ruhig und sagt, hübsch warm habt ihr es hier und der Ofen raucht auch nicht. Das sind Charaktere, Herr Postenführer. Dazu gehören stählerne Nerven bei so einem Menschen, Selbstverleugnung, Härte und Begeisterung. Wenn es in Österreich so eine Begeisterung gäbe, aber lassen wir das lieber. Der brave Soldat Schweg gelangt schließlich auf Umwegen doch nach Budweis zu seinem Regiment. Die nächste Station, Bruck an der Leitern der ungarischen Grenze. Hier trifft Schweg einen Freund aus alten Prager Tagen, den Sapeur Woditschka. Die Freunde werden in eine Rauferei mit Madian verstrickt und kommen vor das Divisionsgericht. Denkt euch nicht, sagt der Auditor Ruller, dass ihr euch wegen einer dummen Rauferei beim Divisionsgericht herumwälzen und euch von der Front drücken werdet, ihr Trottel. Er seufzte. Stell dich nicht so ernst, Schweg. Es wird dir an der Front vergehen, dich mit Ungarn zu raufen, fuhr er fort. Die Untersuchung gegen euch beide wird eingestellt und jeder von euch geht zu seinem Truppenteil, wo ihr beim Rapport bestraft werden werdet. Dann geht ihr mit der Marschkompanie an die Front. Wenn ich euch noch einmal in die Hand bekomme, ihr Falotten, werde ich euch einheizen, dass ihr euch wundern werdet. Hier habt ihr den Entlassungsschein und benehmt euch anständig. Melde gehorsamst, Herr Auditor, sagte Schweg, dass wir uns beide Ihre Worte zu Herzen nehmen werden und dass wir Ihnen vielmals für Ihre Güte danken. Wenn ich in Zivil wäre, möchte ich mir zu sagen erlauben, dass Sie ein goldener Mensch sind. Und gleichzeitig müssen wir Sie beide vielmals um Verzeihung bitten, dass Sie sich haben so viel mit uns abgeben müssen. Wir verdienen es wirklich nicht. In der Kanzlei wurde alles ungemein schnell erledigt. Ein Feldwebel mit einem noch vom Mittagessen fetten Mund übergab Schweg und Woditschka mit überaus ernstem Gesicht die Papiere und ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, den beiden eine Rede zu halten, in der er an ihren militärischen Geist appellierte. Dabei flocht er, weil er ein Wasserpolacke war, verschiedene feine Ausdrücke seines Dialektes ein, wie Marikvium, Glupi Rolmopsi, Kreikwozi Sedima, Svina Poripana und Dumwampane Namisnutschkü Waschitschitschi. Als Schweg und Woditschka Abschied nahmen, weil jeder von ihnen zu seinem Truppenteil abgehen sollte, sagte Schweg, »Bis der Krieg vorbei sein wird, so komm ich versuchen.« Du findest mich jeden Abend 6 Uhr beim Kelch. Na, wo ist die? Freilich komm ich hin, antwortete Woditschka. Gibst dort Unterhaltung? Jeden Tag kommt's dort zu was, versprach Schweg. Und wenn's zu ruhig wäre, so werden wir schon aufmischen. Sie trennten sich, und als sie bereits einige Schritte voneinander entfernt waren, rief der alte Sapeur Woditschka Schweg nach. »Also schau aber bestimmt, dass du eine Unterhaltung zustand bringst, bis ich hinkomme.« Worauf Schweg zurückrief, »Komm aber bestimmt, bis der Krieg zu Ende ist.« Dann entfernten sie sich voneinander, und nach einer beträchtlichen Pause konnte man hinter der Ecke von der zweiten Reihe der Baracken her Abermals Wodischkas Stimme vernehmen. »Schweg, Schweg, was für Bier haben Sie beim Kelch?« Und wie ein Echo ertönte Schwegs Antwort. »Gross Popowitzer!« »Ich hab gedacht, Smichowa«, rief Sapeur Wodischka von Weitem. »Mädeln gibt's dort auch«, schrie Schweg. »Also, nach dem Krieg, um 6 abends«, schrie Wodischka von unten. »Komm lieber um 6:30, wenn ich mich irgendwo verspäten möcht«, antwortete Schweg. Dann ließ sich noch aus weiter Ferne Wodischka vernehmen. »Um 6 Uhr kannst du nicht kommen?« »Also komm ich um 6«, erreichte Wodischka die Antwort des sich entfernenden Kameraden. Und so trennte sich denn der brave Soldat Schweg vom alten Sapeur Wodischka. »Wenn Menschen auseinandergehen, so sagen sie auf Wiedersehen.« Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.